In der Antiterror-Datei sollten ursprünglich 100 bis 200 Personen gespeichert werden. Mittlerweile sind es etwa 13.000. Die Fahnder können Geldwäsche besser verfolgen als früher. Und auch das betrifft, anders als geplant, beileibe nicht nur Terrorverdächtige. Das Finanzamt kann auch BAföG-Empfänger filzen. Professor Armin Herb ist Datenschutzbeauftragter des Südwestrundfunks. Er sieht hinter den Anstrengungen des Staates zur Gefahrenabwehr ein im Grunde unerreichbares Ziel. Diese Datensammelwut, die ist nichts anderes als eben der Ausdruck, sozusagen die Zukunft in den Griff zu bekommen. Dass das nicht funktionieren kann, ist jedem auch klar, aber trotzdem hält man sich an irgendetwas. Wie wollen Sie sonst in die Zukunft vorausschauen oder vorausplanen können ohne Informationen? Das klingt nach Überanstrengung. Der Staat nimmt von uns digitale Passbilder, speichert auf dem Reisepass ab November auch die Abdrücke unserer Zeigefinger und erklärt auf diese Weise alle zu potenziell Verdächtigen. Arbeitet aber wirklich nur der Staat an einer solch umfassenden Risikovorsorge? Aus Sicht des Bremer Soziologen Ralf Bendrath ist das eine Entwicklung, die in Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt vor sich geht. Persönliche Kontakte und persönlich erworbenes Vertrauen werden ersetzt durch Daten. Das ist natürlich ein Phänomen von hochmobileren Gesellschaften, dass man immer mehr mit Leuten zu tun hat, die man nicht kennt, die man zum Teil auch, wenn man im Internet unterwegs ist, gar nicht mehr sieht oder so. Und da wird dann zum Teil schon versucht, eben durch viel Daten über das Gegenüber, über das sozusagen Unbekannte gegenüber abzuschätzen, ist das jetzt ein Risiko, wenn ich mich auf das Geschäft mit dem einlasse oder auf andere Arten von Interaktionen. Nicht nur der Staat ist also verantwortlich. Wer ist der flüchtige Bekannte? Informationen darüber gibt es bei Google. Banken, Versicherungen und Händler sammeln Kreditauskünfte. Professionelle Datensammler wie die Schober Information Group puzzeln Kundenprofile für die Werbewirtschaft zusammen. Fatal aber ist eines, die Datengier des einen verstärkt die Datengier des anderen. Private Datensammlungen werden gleich auch interessant für den Staat in seinem Bemühen um Gefahrenabwehr. Andererseits entstehen natürlich durch die Tatsache, dass der Staat jetzt zum Beispiel die Telefon- und Internetanbieter zwingt, Daten auf Vorrat zu speichern, an anderer Seite Begehrlichkeiten. Also die Musikindustrie hat auch schon Interesse angemeldet, auf die IP-Nummern jeweils zurückgreifen zu können, obwohl die Vorratsdatenspeicherung eigentlich ursprünglich für die Terrorismusbekämpfung geplant war. Was für die Polizei gut ist, um Terrorverdächtige auf die Spur zu kommen, taugt ebenso gut für Musikfirmen, die Jagd auf Raubkopierer machen. Was aber tut nun der einzelne Bürger angesichts dieser geballten Datengier von Staat und Wirtschaft? Die Frage an Armin Herb, den Datenschutzbeauftragten des SWR. Lässt sich die Privatsphäre des Einzelnen überhaupt noch retten? Der Schutz des Persönlichkeitsrechts ist ein ständiger Kampf gegen Unwissenheit und ein ständiger Kampf gegen Begehrlichkeiten von Gesetzgeber oder von wirtschaftlichen Unternehmen. Daran werden die Datenschützer auch festhalten. Es kommt nur darauf an, die Bevölkerung eben entsprechend zu informieren. Die Hoffnung der Datenschützer lautet, der informierte Bürger wird es den Datenjägern schwer machen, wird so wenig Datenspuren hinterlassen wie nur eben möglich. Doch funktioniert das noch im Zeitalter einer digitalisierten Kommunikation? Der Tübinger Soziologe Jörg Strübing glaubt das nicht. Wenn künftig alle wichtigen Kontakte im Privatleben und im Beruf online ablaufen, wie soll es dann noch möglich sein, im Internet inkognito zu bleiben? Da ergibt sich etwas Spannendes Neues. Dieses immer schon eingesponnen sein in solche Informationsnetzwerke wird zu etwas völlig selbstverständlich. Unsere Kinder gehen mittlerweile an den Computer und machen sich mal flück eine Homepage, hinterlassen hier und dort Datenspuren, nehmen das völlig selbstverständlich. Was uns Älteren mitunter noch etwas mühsam sozusagen über die Tastaturen kommt. Werden aber die Jüngeren noch dieselbe Datenskepsis entwickeln wie die Älteren? Oder folgt ihr Leben längst anderen Gesetzmäßigkeiten? Ist es längst eine Illusion zu glauben, man könne die Privatsphäre gegen Datenabfragen abschotten? Aus Sicht von Jörg Strübing hieße das, das Rad der Zeit zurückdrehen zu wollen. In der Verfügbarkeit von Informationen sieht der Soziologe nicht das eigentliche Problem. Das Schlimme ist, also das Machtförmige daran ist, dass diese Information erhoben wird, ohne dass man weiß, dass sie erhoben wird. Denn das führt natürlich dazu, dass wir immer schon davon ausgehen müssen, dass jemand etwas über uns erfährt. Hier sehen auch Datenschützer ein Problem, denn es bleibt undurchsichtig, wie Datensammler aus einzelnen Informationen fertige Meinungsbilder über uns basteln. Jeden von uns können solche Raster diskriminieren. Wer mehrere Kreditkarten besitzt, erhält möglicherweise eine schlechte Bewertung von der Schufa und bekommt deshalb von seiner Bank keinen Kredit oder vom Vermieter keinen Vertrag, ohne dass er selbst die Gründe dafür kennt. Der Bremer Soziologe Ralf Bendrath. Also wenn man zum Beispiel bei einer Firma mal im Callcenter anruft und da 30 Minuten in der Warteschleife hängt, bevor man dran ist und dann immer hört, Ihr Anruf ist uns wichtig, dann kann das daran liegen, dass man die Telefonnummer mit übermittelt und der Computer im Callcenter automatisch sieht, der Mensch wohnt in einer Nachbarschaft, die nicht so ein hohes Einkommen hat, den lässt man dann einfach mal länger in der Warteschleife hängen. Und das kriegt man natürlich nicht mit. Die Bewertungsalgorithmen und so sind nicht veröffentlicht in der Regel.